Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, erstmal Dank an Lasu, das ist ja super. Ja, wir sind hier zur Kundgebung Musik braucht keine GEMA und das ist eine Aktion vom Landesverband Nordrhein-Westfalen und da ist NRW. Und da ist der Daniel Zahn eigentlich, derjenige, der das ins Leben gerufen hat. Also einen großen Applaus für Daniel, dass er sich endlich mal hier zu uns auf die Bühne traut. Ja, danke sehr. Ist gut. Wir sind ausgezogen vor ein paar Wochen, ein paar Monaten im Zuge dessen, dass die GEMA immer mal wieder versucht, total über ihre Schlänge zu schießen und ja, ich fange nochmal neu an. Ich mach das nicht so oft. Nee, wir sind vor ein paar Wochen ausgezogen, weil die GEMA wieder mal vorhat, einfach unverhältnismäßig Tarife zu erhöhen im kommenden April. Und wir haben uns gedacht, was können wir denn dagegen tun? Wir haben momentan noch nicht den politischen Einfluss, um wirklich aktiv dagegen vorzugehen. Wir können aber vor allen Dingen dafür sorgen, dass GEMA-freie Musik und Creative Commons Musik und generell freie Kunst und Kultur in der breiten Bevölkerung ein bisschen mehr Akzeptanz und Bekanntheit findet. Ja, wir haben dann ein paar Sender zusammengestellt, die auch fleißig in den letzten Wochen, danke, die auch dann fleißig in den letzten Wochen und Monaten verteilt wurden in ganz NRW. Und wenn alles gut läuft, werden wir, ich will nicht lügen, aber so 500 Clubs oder Kneipen haben wir auf jeden Fall erreicht in NRW, die heute Abend wohl diesen Sampler spielen werden und damit ein gutes Stück dazu beitragen, dass sich freie Kultur verbreiten wird. Ich will jetzt auch gar nicht lange was über die eigentlichen Tariferhöhungen der GEMA verlauten lassen. Darüber gibt es viel zu sagen, wurde viel gesagt, werden gleich noch andere Leute was dazu sagen. Wir brauchen aber sicherlich in diesem Land, was eigentlich sehr viel Kultur bietet, viele Subkulturen hat, dergleichen keine Verwertungsgesellschaften der Art, wie es die GEMA derzeit ist, die nur als Kulturzerstörer auftreten, Clubs, Kneipen, Existenzen bedrohen und einfach Musik und Kultur vernichten. Musik braucht keine GEMA, danke. Habt ihr schon den ganzen Tag immer mal wieder auf der Bühne gesehen? Das ist Düsenberg oder auch bekannt als Johannes Thun. Hey! Also, Tanzmariechen. Ich begrüße euch recht herzlich hier an dieser wundervollen Bühne. Es regnet zwar ein bisschen, aber das macht uns doch nichts aus, oder? Ja, ich stehe im Trocknen, das stimmt. An der Stelle einen herzlichen Dank an die Steffi Kutalla alias Rheinblaze, die das alles organisiert hat. Und auch die Leute aus NRW, die bei der ganzen Urheberrechtsgeschichte wie Daniel eine große Rolle spielen. Ihr habt da Tolles geleistet. Ich muss sagen, ich bin sowieso sehr froh, hier in Bochum sein zu können. Ich bin hier super untergebracht bei Bernd und seiner Frau Tine. Ich werde umhegt, umsorgt, umpflegt und alles. Und das Ganze hier ist toll. Ich habe leider bis jetzt mich nur von Currywurst ernährt, aber das ist okay. Die ist hier sehr lecker. Bevor ich jetzt dann das Wort dann noch weitergebe an Bruno, habe ich noch so ein bisschen eigene Agenda. Ich bin ja der Sprecher der Kulturpiraten, wie er vielleicht mal mitbekommen hat. Und ich finde, die Piratenpartei ist auch eine Kulturpartei. Ja, da arbeiten wir auch dran. Auch Streitkultur gehört dazu, es gehört die innerparteiliche Kultur dazu und es gehört aber auch dazu, das Verständnis zu wecken, dass jeder Mensch ein kulturaktives Wesen ist, in die verschiedensten Richtungen. Ob ich jetzt Kultur konsumiere, mich dafür begeistere, die weitergebe, empfehle, ob ich selber musiziere, wie die Band hinter uns, ob ich male, bildhauere oder sonst was. Wir haben alle immer irgendwie was mit Kultur zu tun und ich finde, es ist speziell unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Kultur barrierefrei für jeden zur Verfügung steht und jeder, der sich kulturell einbringen will, da seinen Platz findet. Und dafür stehe ich und das möchte ich auch so tief wie es geht in die Partei tragen und auch so weit wie es geht ins Land tragen. Barrierefrei muss Kultur sein. Sie darf keiner Definition unterliegen. Klar, es gibt Kultursachen, so Florian Silbereisen finde ich jetzt total doof, aber meine Oma findet die toll. So, okay. Wer findet Motorhead gut? Ist auch Kultur. Es gab mal so einen wunderschönen Werbespot, wo so eine Heavy-Metal-Band zusammen mit Roberto Blanco so einen Spot gemacht hat über Sodom hieß die Band, ein Spezialist. Ein wunderschöner Werbespot, wo Roberto Blanco einen Werbespot macht, geht zum Alzheimer, der steht hinter der Bühne und verläuft sich in diesem Komplex und steht auf einmal mit Sodom auf der Bühne. Und für mich hieß das aber auch, Kunst und Kultur ist grenzenlos. Es gibt da keine Abgrenzung, egal in welcher Richtung. Und damit das so bleibt und wir die Kultur und die Kunst und im Speziellen die Musik auch barrierefrei und uneingeschränkt genießen können und dass aber auch die Künstler, die sich da kulturell einbringen, davon auch leben können, wenn sie das wollen, ist das Thema GEMA, worüber wir heute Abend sprechen, sehr, sehr wichtig. Und da haben wir noch jemand mitgebracht. Er selber hat vor 3 oder 4 Jahren, erinnert es nicht mal so wirklich, hier auf der Bühne gestanden mit seiner Band, das ich, Bruno Gerd Gramm. Bitteschön. Ja, danke, lieber Düsi. Ja, also ganz wesentlich, klar, die Vielfalt von Kultur und vor allem hier in Bochum. Wer kennt's von euch als Bochumer? Hier gab's und gibt's, ich weiß nicht, ob es noch gibt, das Bochum Total Festival. Das war, gibt's immer noch, ein wundervolles Festival, das aber jedes Jahr zu kämpfen hatte mit der GEMA, die Jahr für Jahr auf die Idee kam, noch mehr zu verlangen. Von einem Festival, das in erster Linie jungen Künstlern, unbekannten Bands die Möglichkeit geben will, ein breites Publikum zu finden und bekannter zu werden. Das war der GEMA ziemlich egal. Die große Frage bei der GEMA, weil wir wollen nicht sagen, dass die GEMA unsinnig ist. Es gibt durchaus wichtige Aspekte von der GEMA. Aber die große Frage ist, wann hat sich eigentlich so eine gerechte Idee der GEMA in das Gegenteil verkehrt? Als 1903 die GEMA gegründet wurde, die Vorform der GEMA von Schumann, Strauss und anderen klassischen Komponisten, da war eigentlich die Idee nur, dass Komponisten und Textdichter an der Nutzung von ihren Werken etwas verdienen sollten, was komplett okay ist. Heute, ein ganzes Jahrhundert später, kennt die lückenlose Auswertung sämtlicher Nutzungsarten bei der GEMA keine Grenzen. Es wird quasi für alles GEMA-Gebühr verlangt. Im Rundfunk, im Fernsehen, bei der Herstellung von CDs, bei iTunes, auf Konzerten, im Kino, sogar in der Sexkabine. Für jeden. Nein, wirklich, dafür gibt es einen separaten Tarif in der Sexkabine. Ganz klar, für jeden USB-Stick, Smartphones, Computer, Drucker, Scanner, in Diskotheken und auf Stadtfesten, im Kindergarten und im Altersheim, auf Hochzeiten und auf Beerdigungen. Von der Geburt bis zum Tod kassiert die GEMA lückenlos und überall. Wenn man aber das Wachstum der GEMA-Umsätze betrachtet, geht es der Musikindustrie, die immer so rumjammert, dass sie am Zusammenbrechen wäre, super gut. Im Jahr 2000 hat die GEMA einen Umsatz von 800 Millionen Euro gemacht und jetzt sind es bereits 860 Millionen. Also wir sehen, so stark zusammengebrochen ist der Markt leider nicht. Die GEMA produziert aber leider sowohl vorne, also dort, wo eingezahlt wird, wo Veranstalter Geld bezahlt, wie hinten vollkommen Ungerechtigkeit. Und zwar bei jenen, die für die Nutzung von Musik bezahlen, als auch bei denen, die für ihre Musik eine gerechte Entlohnung erwarten, sprich jeder einzelne Musiker. Die GEMA behauptet ja gern, ihre Mitglieder würden über alles bestimmen. Das ist eine wahre Lüge. Die 64.000 GEMA-Mitglieder sind allesamt Kulturschaffende. Doch dürfen gerade mal 5% von denen, die sogenannten ordentlichen Mitglieder, bestimmen, wie eingenommene Gelder verteilt werden. Noch schlimmer ist da die GEMA-Vermutung, wir hatten zuletzt eine Petition versucht, sind dann natürlich wieder mal grandios beim Bundestag gescheitert, weil die GEMA überall ihre Lobbyisten sitzen hat. Gerade in vielen alternativen Szeneclubs wie Techno, Independent, Gothic, Metal sind Musiker ja immer häufiger gar keine GEMA-Mitglieder. Und ich denke, ihr seid eben auch keine GEMA-Mitglieder. Und trotzdem kassiert die GEMA die vollen Beträge überall. Nur wenn ein DJ für jedes Stück, das er auflegt, den Namen des Komponisten mit der Adresse nachweist, muss er nicht bezahlen. Sollte ein Name doppelt vorkommt, so behauptet die GEMA, dass es sich um ihr Mitglied handelt und kassiert. Sollte ein Musiker ein Pseudonym benutzen, und es kommt nicht selten vor, und das tun eigentlich fast alle Musiker heutzutage, so behauptet die GEMA, hinter diesem Pseudonym würde sich ein GEMA-Mitglied verstecken und kassiert ebenso. Als die GEMA ihre Tarifreform für Diskotheken, Stadtfeste, Vereine und Musikkneipen vorstellte, sprach sie von Tariflinearisierung. Den meisten Veranstaltern ist natürlich bewusst, dass diejenigen, die die Musik schreiben, beteiligt werden müssen. Und auch die Musiker schätzen die Clubszene, über die sie ja erst so richtig bekannt werden können. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Doch die Tarifreform der GEMA hat es in sich. Durch eine neue Berechnung der Nutzungsfläche entstehen saftige Grundtarife. Auf diese Tarife werden dann Zeitzuschläge, GVL-Zuschläge, Vervielfältigungszuschläge aufgerechnet. Die so entstehenden Tarifmonster überschreiten die bisherigen Budgets der Clubs um das 10- bis 15-fache. Normale Clubs können sich das nicht leisten. Kultur wird sterben, Vielfalt wird gleichgeschaltet. Nirgendwo klafft der Anspruch einer de facto Künstlergewerkschaft und Realität des Feudalismus mehr auseinander als bei der GEMA. Die GEMA als Verein wird durch ihre Legitimation aus dem Grundgesetz und diesem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz mit monopolistischer Allmacht ausgestattet. Es produziert nicht nur Ungerechtigkeit in nie gekannter Intransparenz. Es schützt vor allem die inneren Interessengemeinden vor dringenden Reformen. So stellt sich die Frage nach der grundlegenden Reformfähigkeit der GEMA. Wer an die große Chance einer Reform nicht glaubt, der sei im Widerhall der Acta Demos erinnert. Alle Monopole wurden im Zeit technologischer und gesellschaftlicher Entwicklung hinterfragt. Manchmal auch mit der Kraft des Gesetzes zerschlagen. Wer hätte sich in den 70er Jahren vorstellen können, dass eines Tages das Post- und Telekommunikationsmonopol fallen würde? Alle musikalischen Urheber, ob GEMA-Mitglied oder nicht, und alle Musikfans müssen ihre Stimme im Streit um Verteilungsgerechtigkeit, Transparenz und faire Tarifreform erheben. Gemeinsam haben wir eine Chance. Musik braucht Menschen. Musik braucht aber keine GEMA. Danke euch. Jetzt möchte Steffi da was sagen. Hi. So, einer von uns geht mittlerweile mit dem Hut um. Es wäre ganz nett, wenn ihr vielleicht eine klitzekleine Spende für die Band hättet. Ja, wir haben auch noch irgendwas, das kommt aber gleich. Und jetzt kommt erstmal die Elle Nördinger und erzählt uns auch noch ein bisschen was zu Kultur und so. Und noch erstmal ein großes Danke an den Radbert, weil der ist auch noch ganz zäh mit dabei geblieben und hat gesagt, ey, ihr müsst da was machen, ihr habt so viele Piraten in der Stadt, könnt ihr da nicht irgendwas gebacken kriegen? Und wäre nett, wenn da noch eine Band bei wäre. Hello, Sweeties. Also wenn ich mir das hier anschaue, komme ich mir vor, als ob ich in einer sehr bestimmten Zeitmaschine wäre. Und wenn ich vielleicht mit dieser Zeitmaschine 30, 40, 50 Jahre vorreise und dann wieder genau an diesen Punkt zurückkehre, könnte es vielleicht sein, dass statt dieser Band eine Zombie-Version von den Flippers hier spielt. Und wenn wir schon bei Zombies sind oder düsteren Gestalten, ich sag ja immer, es gibt eine Stadt in NRW, das ist das Gotham City Deutschlands und das ist nicht Bochum. Ich spreche von einer Stadt, in der ich 10 Jahre lang gelebt habe und meine Piratenzeit damit angefangen habe. Ich meine Wuppertal! Und in Wuppertal ist dieses Jahr wegen unserer heißgeliebten GEMA ein Stadtfest ausgefallen. Die GEMA hat sich nämlich gedacht, der Barmer Herbst, so heißt dieses Festival, hat eine Bühne und ganz viele Bütchen auf dem Platz und in der Innenstadt verteilt. Wer die Barmer City kennt, ist relativ lang. Und gesagt, anstatt die Platz vor der Bühne, wollen wir jetzt alles, was jetzt irgendwie mit Bütchen und zum Stadtfest gehört, dazu berechnen an Fläche. Das konnten sich die Organisatoren und die Stadt Wuppertal nicht mehr leisten. dann hat man keine Kultur mehr in einer Stadt, die im Landtag, im Kulturausschuss als Kulturstaat mit Pina Bausch und Tralafitti eigentlich kulturell am Sterben ist. Und das gilt für ganz NRW. Und daher, ich sage das auch als Künstlertochter, mein Vater, ich sage jetzt mal ein paar persönliche Worte, als ich in der Piratenpartei eintrat, 2009, sagte er, Mädel, tu was gegen die GEMA. Und deswegen stehe ich hier. Ich liebe euch! Und bitte gebt was in den Hut, es wird gedankt. Ihr habt doch alle diese mobilen Telefone. Macht es am besten sofort. Damit ihr es nicht vergesst. Super. Könnte der Hut bitte... Könntest du bitte weggehen? Ich nehme auch. Der Hut bitte zurück zur Bühne. Ich meine, ich weiß, er ist schön, aber er möchte wirklich zurück zur Bühne. Wir suchen dann und, mal eine Kneipe, genau. Wir verlieren uns ja hier nicht. Bleiben hier wir haben da eine Kiste Bier und wir wussten nicht, ob du auch Bier magst. Und dann haben wir gedacht, na, dann holen wir noch was dazu. Hey! Überraschung. Der Hut, der Hut. Wo ist der Hut? Hallo, wo ist der Hut? Ich weiß nicht, wo der Hut ist. Ich weiß nicht. Hat jemand den Hut gesehen? Wir suchen den Hut. Wo ist der Hut? Wo ist der Hut? Also jetzt sagt einfach der Fitz noch was und wir hoffen wirklich sehr, dass der Hut wieder zurück zur Bühne kommt und dass ein paar von euch ein bisschen was reingelegt haben. So, ja, der Landesvorsitzende durfte jetzt hier das Bier noch vorne hintragen. Und ich kann mich auch nur ganz herzlich bedanken. Chapeau, Lasu, das macht ihr super, ohne dass hier die GEMA da involviert. Da kann man nur den Hut zu. Dankeschön. Und da sehe ich auch schon den Hut ankommen. Das ist sehr gut. Liebe Leute, ihr wisst, ich bin Sozialpirat, deswegen ist GEMA eigentlich nicht mein Thema. Ich hatte mir ein paar Notizen gemacht, aber im Grunde ist schon alles gesagt. Wir wissen, die Geschäftspraktiken der GEMA sind der letzte Dreck. Wir brauchen die nicht und Musik braucht keine GEMA. Geile Musik braucht keine GEMA, das haben wir heute Abend gehört. Und wir gehen jetzt noch ins Brinkhaus und trinken uns ein, weil wir uns verteilt haben. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.